Winterstürme wichen dem Wonnemond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz. Auf Lindenlüften leicht und lieblich, wunderwebend er sich biegt. Durch Wald und Tal weht sein Atem, weit geöffnet lacht sein Aug. Das sel'ge Vöglein sang es süßer Künd, alle Düfte auf der Maus, seinem warmen Blut entblüht. In seiner Kraft mit Zander, Waffen, Schirme zwingt die Welt. Winter und Sturm wichen der starken Wehr, und Lusten im Tappen streichen die strengen Tiere, auch weichen die trotzig und stark. Und Brände von der Brust.